einmal älter und unsere Zähne fallen aus. Dann wird feste Nahrung für uns zu einem puren Augenschmaus. Zahnlos, zahnlos, zahnlos vor dem Spiegel stehen und zahnlos, zahnlos. Mundhygiene kein Problem, fällt der letzte Zahn aus. Hast du da noch vorgesorgt? Reicht dein Geld nur, wenn dir eine Bank was braucht. Zahnlos, zahnlos, zahnlos vor dem Spiegel stehen und zahnlos, zahnlos. Mundhygiene kein Problem. Rufst du mich zum Essen lassen? Komm ich mit Schnabel lassen? Setz mich auf mein Plätzchen mit meinem Zapperlätzchen. Ladie, ladie. Unsere Mägen, die flauen, sich nach Obst und Fleisch verzehren. Auf den Birken wir kauen, uns von der Lethe Kost ernähren. Zahnlos, zahnlos, zahnlos vor dem Spiegel stehen. Ja, zahnlos, zahnlos, Mundhygiene kein Problem. Machst du mein Weichen mir warm, nehm ich dich in den Arm. Und in Weihnachten gistlern wir uns ein Gebiss. Zahnlos, zahnlos, zahnlos vor dem Spiegel stehen und zahnlos, zahnlos. Und hier geht kein Problem, nein, nein, nein. Wasser ins Gesicht, seh dein Arsch wie nicht. Zähne putzen brauch ich nicht, im Glas ich rein, kein Gebiss. Zahnlos vor dem Spiegel stehen, Mundhygiene kein Problem. Pfeifen ist Sport zu extrem, feste Nahrung kann ich nicht essen. Oder Bier mit meinen Zähnen öffnen, alles ist vergangen. Halbe Minute ich mein Schild für bleiben, kaum Hunger nicht mehr. Geht mal von der Kasse Cash für meine dritten Fehler. Sind wir zwei einmal älter und wir beide nuscheln feucht. Elegant mit Zeichensprache wird über das Problem hinweggetäuscht. Zahnlos, zahnlos, zahnlos vor dem Spiegel stehen. Ja, zahnlos, zahnlos, Mundhygiene kein Problem. Zahnlos, zahnlos, zahnlos in den Spiegel stehen. Ja, zahnlos, zahnlos, Mundhygiene kein Problem. Rufst du mich zum Essen fassen? Komm ich mit Schnabeltassen und ich setz mich auf mein Plätzchen mit meinem Zapperlätzchen. Rufst du mich zum Essen fassen? Komm ich mit Schnabeltassen?